In Afrin ist jetzt die türkische Armee einmarschiert und bekämpft dort die kurdische Selbstverwaltung. Aber was passiert da genau? Wir haben da zwei Konfliktparteien, die jeweils ein bisschen diffus aufgestellt sind. Das ist zum einen die Türkei, die hier angreift, und zwar völkerrechtswidrig und gemeinsam mit zum Teil dschihadistischen Milizen aus Syrien und aus der Türkei, die dort einfallen in Afrin. Das ist ein Kanton von mehreren von der nordsyrischen Föderation Rojava. Und dort wird versucht, eine demokratische Selbstverwaltung aufzubauen, in der Menschen unabhängig von ihrer Konfession, ihrer Ethnie zusammenleben können. Und dort wird auch ernsthaft versucht, eben eine Demokratie herzustellen. Und die Kurden sind in Syrien momentan die Kraft, die das am glaubwürdigsten versucht. Und dieses Projekt wird jetzt eben massiv angegriffen durch die Türkei, die in Afrin einfällt seit Mitte Januar. Was ist der Anlass eigentlich für diesen Angriff der Türkei? Die Türkei betrachtet diese demokratische Selbstverwaltung dort als terroristisch, weil sie unterstellt, dass die Leute dort eine enge Verbindung zur PKK haben, die ja in vielen Ländern auch als Terrororganisation gewertet wird. Es ist schwer zu sagen, die der PKK tatsächlich nahestehen. Ideologisch zum Teil schon, aber die Kräfte dort in Syrien begehen ja keine Terroranschläge, sondern die bauen dort eben diese Selbstverwaltung auf und verteidigen die natürlich auch mit Waffengewalt. Aber das ist was vollkommen anderes als die PKK in den 90er Jahren, die ja dann auch verboten wurde. Und die Türkei hat eben kein Interesse an einem kurdischen Korridor im Norden von Syrien, direkt an der eigenen Grenze, weil man da befürchtet, dass das ausstrahlen könnte auf die kurdischen Gebiete im Südosten der Türkei, die dort direkt angrenzen zum Teil. Und deswegen greift die Türkei da ein. Dieser Angriff auf Afrin ist völkerrechtswidrig, da ja eigentlich Syrien ein souveräner Staat sein soll. Da sind ja nur schon seit längerem diverse weitere Staaten aktiv, nicht nur die Türkei, sondern auch die USA und Russland. Wie sieht es da überhaupt mit dem Völkerrecht aus noch? Ja, also das ist alles ziemlich bedenklich. Was die Türkei dort macht, ist im Endeffekt nur die Fortführung dessen, was dort schon seit Jahren von mehreren Nationen und unterschiedlichsten Kräften vorangetrieben wird, nämlich im Endeffekt eine Negierung des Völkerrechts überhaupt in Syrien. Und das erklärt auch ein Stück weit, warum die deutsche Regierung auch jetzt gerade ganz aktuell nochmal bekräftigt hat, sie könne keine völkerrechtliche Einordnung dieses Angriffs vornehmen, weil die BRD dort eben auch selbst aktiv ist und dort selbst immer wieder durch verschiedenste Dinge das Völkerrecht negiert hat oder missachtet hat. Deswegen können sie dort jetzt auch gerade keine Einordnung vornehmen, sondern sie wollen keine Einordnung vornehmen. Also da gab es ja schon sehr viele Dinge, die da gelaufen sind. Also zum einen ganz prinzipiell die Tatsache, dass mehrere Nationen dort gerade Krieg führen und zwar und sich dort auch aufhalten, Luftschläge durchführen, zum Teil Bodentruppen haben. Und zwar natürlich ohne Billigung oder Erlaubnis der syrischen Regierung. Abgesehen von Russland, die haben immerhin diese Erlaubnis, dort militärisch aktiv zu sein. Aber vor allem, was die NATO-Staaten dort machen, ist völkerrechtswidrig. Und das war es auch von Anfang an. Dazu kommt, dass viele Milizen dort von anderen Staaten mit Waffen ausgestattet werden. Unter anderem auch dschihadistische Gruppen. Und da geht es um die Destabilisierung von Syrien. Und da hat Deutschland insofern auch mitgewirkt, dass sie die EU-Sanktionen gegen Syrien aufgehoben haben, die Aufhebung mitgetragen haben, um eben dort Aufständische mit Waffen beliefern zu können. Dazu kommt, dass eben noch mehrere Staaten, allen voran die USA, in Syrien illegal Militärbasen errichten, eben auch ohne Erlaubnis durch die syrische Regierung. Und das alles ist völkerrechtswidrig. Insofern ist das, was die Türkei dort jetzt macht, nur die zugespitzte Fortsetzung dessen, was dort schon seit Jahren läuft. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Assad-Regime diktatorisches Regime ist, wie beißt sich das dann mit dem Völkerrecht? Naja, also man bräuchte ja ein UN-Mandat, um dort aktiv zu werden, und das ist eben nicht der Fall bei dem Großteil, der dort läuft. Und insofern ist und bleibt das völkerrechtswidrig, und das Problem ist, dass dieser Konflikt ja auch nicht, also diese Diktatur kann ja auch nicht dadurch beendet werden, so einfach, indem man dort Waffen liefert, indem man dort militärisch aktiv ist. Das funktioniert ja nicht, das haben ja davor auch schon die Kriege in anderen Ländern in der ganzen Region dort gezeigt, dass das langfristig eben nicht zu demokratischen Verhältnissen führt, sondern die Länder eben langfristig in einen noch tieferen Konflikt stürzt. Und das wird eben noch verstärkt dadurch, dass dort massig Waffen hingeliefert werden. Welche Akteure von außen sind denn in Afrin aktiv? Also in Afrin selbst sind die USA nicht aktiv. Die sind zwar verbündet mit den YPG, das sind die kurdischen Volksverteidigungskräfte, beziehungsweise den YPJin, das sind die kurdischen Frauenverteidigungskräfte. Mit denen sind die ja verbündet und haben mit denen gemeinsam auch den IS bekämpft, und zwar auch weitgehend erfolgreich. Und auf dem Gebiet, vor allem was sie vom IS dann zurückerobert haben, dort gibt es einige US-Militärbasen, allerdings nicht in Afrin selbst. In Afrin, das war schon immer eine Enklave, ganz am Ostende praktisch dieses nordsyrischen Streifens, der von den Kurden dominiert wird, und waren die USA nicht selbst militärisch aktiv. Sie haben dort vermutlich auch Waffen hingeschickt, aber haben dort selbst keine Militärbasen. Also in Afrin ist die USA nicht militärisch präsent in Syrien, sondern wo ist sie dann? Das ist deutlich weiter südlich, vor allem auf Gebiet, das davor vom IS kontrolliert wurde. Zum Beispiel gibt es in Al-Tabqa, das ist noch ein bisschen südlich von Raqqa, also der ehemaligen inoffiziellen Hauptstadt des IS in Syrien. Und dort gibt es einen großen Luftwaffenstützpunkt von den USA. Das wird alles offiziell geleugnet, aber lässt sich ziemlich leicht nachvollziehen, wenn man ein bisschen nachrecherchiert. Außerdem gibt es in Raqqa drei Stützpunkte, zum Teil mit französischer Beteiligung. In Manbij gibt es einen Militärstützpunkt, das ist durchaus dann schon ein bisschen näher an dem Gebiet, das die Türkei sich gerne unter den Nagel reißen würde. Dann gibt es einen Luftwaffenstützpunkt südlich von Kobani, wo hauptsächlich Hubschrauber bereitgehalten werden und auch im Einsatz sind. Und dort werden angeblich auch Waffen für die Kurden geliefert. Insofern ja, es gibt einige belegte US-Militärbasen in Syrien. Das ist alles auf diesem kurdischen Gebiet, aber eben nicht in Afrin. Und die Türkei selber ist im Norden Syriens auch schon länger präsent. Unter anderem hat sie einen Korridor, wie sie es selber nennt, eingerichtet zwischen Afrin und Kobane. Was ist denn da genau zu beobachten? Ja, also das hat ja schon lange vor den Angriffen auf Afrin selbst angefangen, dass die Türkei gesagt hat, naja, wir möchten diesen Korridor, diesen kurdischen Korridor im Norden Syriens an unserer Grenze nicht haben und wollen verhindern, dass sich Afrin mit den anderen Kantonen vereinigt, ein durchgängiges Gebiet zu haben, was kurdisch dominiert ist. Das wollten sie verhindern und sind dann damals schon einmarschiert in Syrien, angeblich um den IS zu vertreiben, wobei es davon auszugehen ist, dass sie da durchaus Absprachen auch hatten mit dem IS, weil die sich weitgehend kampflos zurückgezogen haben. Und seitdem ist die türkische Armee dort präsent und arbeitet dort auch mit islamistischen Milizen zusammen und hat eben effektiv auch verhindert, dass die Kantone sich verbinden konnten. Was ganz interessant ist, ist die Politik der Türkei in diesen besetzten Gebieten. Also da geht es nicht um riesige Gebiete, aber das sind mehrere große Städte und es ist ein Korridor von weniger als 100 Kilometern, um den es da geht. Da ist es ganz interessant, sich anzuschauen, was der türkische Innenminister zu diesem Gebiet, das dort vom türkischen Militär besetzt wird, gesagt hat. Der Innenminister, und es ist auch wichtig, dass es der Innenminister ist und eben nicht zum Beispiel der Außen- oder Verteidigungsminister oder Erdogan selbst. Der Innenminister sagt, wir sind eine große Nation des Friedens, den wir in Cherablus, Mari, Assas, Al-Bab, also das sind all diese Städte in diesem besetzten Gebiet, und entlang einer Grenze von 2000 Kilometern geschaffen haben. Ich sage das als Innenminister. Wir haben unsere Landräte, Polizeidirektoren, Gendarmeriekommandanten in Assas, Cerablus und Mari. Sie haben dort auch so eine Art Provinzgouverneur ernannt für diese Gebiete. Das ist alles ganz schön bedenklich, weil man eben sieht, naja, die haben nicht vor, dieses Gebiet in naher Zeit zurückzugeben an irgendjemanden, sondern die betreiben dort eine Art Türkisierungspolitik. Also das merkt man auch daran, dass der Schulunterricht auf Türkisch ist, dass angestrebt wird, dass die Schulabschlüsse, die in diesem Gebiet gemacht werden, in der Türkei auch anerkannt werden, dass öffentliche Gebäude umbenannt werden, also zum Beispiel Schulen, die dann nach türkischen Generälen benannt werden. Man hat auf den öffentlichen Gebäuden eigentlich prinzipiell türkische Fahnen. Es gibt Werbetafeln, die für türkische Produkte werben. Es gibt türkische Postfilialen. Es gibt sogar türkische Geldautomaten. Das heißt, da wird versucht, die türkischen Lira als Standardwährung dort zu etablieren. Also man kann da wirklich von einer Art Türkisierungspolitik sprechen in diesen Gebieten. Und es wird spannend, was dann passiert, wenn die Türkei es schaffen sollte, eben in Afrin tatsächlich militärisch die Kontrolle zu erlangen und wie sie dort vorgehen werden. Also da ist durchaus damit zu rechnen, dass es auch ethnische Säuberungen geben wird, dass Leute vertrieben werden, also sowohl kurdische Bevölkerungsteile als auch die kleinen christlichen Gemeinden, die es auf dem Gebiet gibt. Da ist durchaus eine große Gefahr, dass es ethnische Säuberungen gibt.